Im 8. Monat des 2. Jahres des Darius erging das Wort Jahwes an den Propheten Sacharja, den Sohn Berechjas, des Sohnes Iddos, folgendermaßen: Jahwe hat heftig über eure Väter gezürnt. Sprich daher zu ihnen, so spricht Jahwe der Herrscharen, bekehrt euch zu mir, ist der Spruch Jahwes der Herrscharen, so werde ich mich wieder zu euch kehren, spricht Jahwe der Herrscharen. Seid doch nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten zugerufen haben, so spricht Jahwe der Herrscharen, bekehrt euch doch von euren bösen Wegen und euren bösen Taten. Aber sie haben nicht gehört, noch auf mich geachtet, ist der Spruch Jahwes. Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, können sie ewig leben? Aber meine Worte und meine Beschlüsse, die ich meinen Knechten, den Propheten, aufgetragen hatte, nicht wahr? Die haben eure Väter doch so getroffen, dass sie anderes Sinnes wurden und sich sagen mussten, gleich wie Jahwe der Herrscharen sich vorgenommen hatte, je nach unseren Wegen und nach unseren Taten mit uns zu verfahren, so ist er mit uns verfahren. Am 24. Tage des 11. Monats, das ist des Monats Schebat, im 2. Jahre des Darius, erging das Wort Jahwes an den Propheten Sacharja, den Sohn Berechjas, des Sohnes Iddos, folgendermaßen: Ich hatte des Nachts ein Gesicht, ein Mann nämlich, der auf einem rotbraunen Rosse saß, hielt zwischen den Myrten, die im Talgrunde stehen, und hinter ihm rotbraune, fuchsrote und weiße Rosse. Als ich nun fragte, O Herr, was haben diese zu bedeuten? Sagte der Engel, der mit mir redete, zu mir: Ich will dir zeigen, was diese da zu bedeuten haben. Da nahm der Mann, der zwischen den Myrten hielt, das Wort und sprach: Das sind die, welche Jahwe ausgesandt hat, die Erde zu durchstreifen. Die richteten nun das Wort an den Engel Jahwes, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen: Wir haben die Erde durchstreift, und es befand sich, dass die ganze Erde in Ruhe und Stille liegt. Da hob der Engel Jahwes an und sprach: Jahwe der Herrscharen, wie lange willst du denn unbarmherzig bleiben gegen Jerusalem und die Städte Judas, denen du nun schon 70 Jahre lang grollst? Da antwortete Jahwe dem Engel, der mit mir redete, glückverheißende Worte, trostreiche Worte, und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Verkündige laut und sprich, so spricht Jahwe der Herrscharen. Ich brenne vor großem Eifer für Jerusalem und Zion und bin in heftigem Zorn über die sorglos ruhigen Nationen entbrannt, die, als ich ein wenig zornig war, eigenmächtig zum Unglücke mithalfen. Darum spricht Jahwe also: Ich wende mich erbarmend Jerusalem wieder zu, mein Tempel soll darin wieder aufgebaut werden, ist der Spruch Jahwes der Herrscharen, und die Meschnur soll über Jerusalem ausgespannt werden. Ferner verkündige laut und sprich, so spricht Jahwe der Herrscharen: Fortan werden sich meine Städte vor Wohlergehen weit ausdehnen, und Jahwe wird Zion wiederum trösten und Jerusalem wiederum erwählen.